sagt der Journalist, Chorleiter und Dirigent Joachim Martini in der Sendung »Im Grund hasse ich Erinnerungen«, jüdische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rundfunk. Diese Sendung entstand im Jahr 1993 an einem Themenabend zum Sonderprojekt »Rundfunk und jüdische Mitbürger in Hessen«. Ruth Fühner führte durch diese Dokumentation mit Originalaufnahmen, Redaktion hatte Hans Sarkowitsch. Am nächsten Samstag hören Sie um 14 Uhr hier in den Archivschätzen den zweiten Teil.